Und nach diesem sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde und wie vier Winde der Erde halten, dass kein Wind wehe über die Erde und über das Meer und über alle Bäume. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen von Sonnenaufgang mit einem Siegel des lebendigen Gottes, der rief mit lauter Stimme den vier Engeln, denen gegeben war zu schädigen die Erde und das Meer und sprach, schädiget die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes versiegelt haben auf der Stirne. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, nämlich 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Söhne Israel, aus dem Stamm Juda 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Aser 12.000, aus dem Stamm Nephtalim 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Zabulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 versiegelt. Nach diesem sah ich, siehe da eine große Menge, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, stehend vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen, und sie riefen mit lauter Stimme, Heil unserem Gott, der da sitzt auf dem Thron und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, und die Ältesten und die vier Tiere, und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Preis und Weisheit und Dank und Ehre und Kraft und Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit, Amen. Und einer von den Ältesten nahm das Wort und sprach zu mir, diese in den weißen Gewändern, wer sind sie und woher kamen sie? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die da kommen aus der großen Trübsal und die ihre Kleider gewaschen und gebleicht haben im Blute des Lammes, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der, das sitzt auf dem Thron, wird über ihnen sein Zelt errichten. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgend Hitze, denn das Lamm, das inmitten des Throns ist, wird sie weiden und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen,